Tis Majesty's Ship Earth. Meuterei an Bord seiner Majestät Schiff Erde. 850 Seemänner. 100 Kanonen. 3 Masten. Ein Schiff. Die Erde. Seiner Majestät Schiff Erde war seinerzeit nicht nur eins der größten Kriegsschiffe, sondern auch eines der modernsten. Ein Wunderwerk der Technik und das Flaggschiff der Flotte. Die Erde segelte zurück in die Heimat. In der Karibik war das gefürchtete Kriegsschiff für Monate unterwegs gewesen und hatte fette Beute gemacht. Spanisches Gold und Silber, französische Edelsteine und Pelze und mehrere Truhen voller Münzen. Das Schiff lag tief im Wasser, hart am Wind und machte gut Fahrt. Die Besatzung war allerbester Stimmung, denn erstens ging es endlich wieder nach Hause, zweitens hatten sie 3 Seeschlachten gewonnen, aber dabei nicht einen Mann verloren, und drittens erwartete jeden einzelnen von ihnen ein Anteil an der besonders fetten Beute, wenn sie erst im Heimathafen angekommen waren. Die Stimmung unter den Offizieren war weniger gut. Sie waren zwar auch auf dem Weg in die Heimat und würden auch einen Anteil an der Beute bekommen, sogar einen größeren Teil als die Mannschaft, aber das reichte ihnen nicht. Weil nicht einer der 850 Seemänner auf dieser Reise verloren gegangen war, würden die Offiziere mit der gesamten Mannschaft teilen müssen. Das bedeutete kleinere Anteile für die Offiziere. Die hatten das schon genau durchgerechnet und wussten bereits, dass noch nie in der Geschichte der königlichen Marine irgendein Offizier je so große Anteile ausgezahlt bekommen hatte. Aber sie wollten mehr. Also fassten die Offiziere einen Plan. Zur damaligen Zeit war ein großer Teil der Mannschaft nicht freiwillig an Bord eines Kriegsschiffes. Sie waren zum Dienst in der Marine verurteilt worden oder, wie in den meisten Fällen, hatten sie einfach einen Knüppel über den Kopf bekommen und waren am nächsten Tag auf See aufgewacht. Es war erlaubt, normale Menschen einfach auf ein Schiff zu entführen. Es war deshalb erlaubt, weil es ja ein Schiff seiner Majestät war und alle gewöhnlichen Menschen im Land waren Untertanen seiner Majestät. Der König konnte mit ihnen machen, was er wollte. Wenn also seine Offiziere nicht genug Leute für ihr Schiff hatten, durften sie sich welche holen, ob die Leute mit wollten oder nicht. Die Offiziere waren Adlige und so waren die gewöhnlichen Leute auch ihre Untertanen. Das Leben dieser Untertanen war weniger wert als das eines Pferdes. Also dachten sich die Offiziere der Erde, wenn sie nicht mit der ganzen Mannschaft teilen wollten, mussten sie eben einen großen Teil der Mannschaft loswerden. Verluste waren ja eingeplant und wenn es in den Seeschlachten keine Toten gegeben hatte, mussten sie einfach auf der Rückfahrt mehr Leute verlieren. Jeder Mann, der nicht im Hafen eintreffen würde, bedeutete einen größeren Anteil für die Offiziere. Als erstes steuerten sie einen weit nördlichen Kurs. Die Offiziere hofften, so bald in möglichst viele und schwere Stürme zu geraten. Das verwunderte die Mannschaft ein wenig, aber sie dachten sich noch nichts dabei. Als aber am nächsten Tag das Wasser und das Essen neu eingeteilt wurden, brach Unruhe unter den Männern aus. Sie hatten den gegnerischen Schiffen nicht nur deren Schätze, sondern auch die Verpflegung abgenommen. Die Lagerräume waren voll bis oben hin, trotzdem bekamen sie nur noch einen Becher Wasser und ein Stück Brot. Und selbst das wenige Wasser und das verfaulte Brot bekamen nur die, die arbeiteten. Wer gerade nicht zur Arbeit eingeteilt war, bekam nur ein paar Krümel und und einen Schluck Wasser, wenn die Kameraden bereit waren, etwas abzugeben. Die Unruhe der Mannschaft hielt an. Sie wussten sehr genau, wie voll die Lagerräume waren, denn es waren einfache Männer aus der Mannschaft, die den Offizieren weiter das feinste Essen zubereiten mussten. Aber die Offiziere waren ja auch Adlige. Die Mannschaft bestand nur aus gewöhnlichen Menschen und so mussten diese die neuen Regeln murrend akzeptieren. Während die wenigen Offiziere es sich gut gehen ließen, wurden immer mehr Seeleute krank. Die Mannschaft hätte vielleicht auch weiter brav gehungert, wenn die Offiziere sich nicht einen Spaß daraus gemacht hätten, an Deck zu essen. Da, wo alle Seeleute sie sehen konnten, setzten sich die hohen Herren zu Tisch und speisten und tranken vorzüglich. Sie verhöhnten die Mannschaft sogar und boten den hungernden Männern, die die ganze Arbeit machten, nicht einmal ihre abgenagten Knochen an, sondern warfen die Abfälle über die Reling ins Wasser. Die Offiziere wollten, dass die Mannschaft wütend wird und meutert. Dann könnten die Offiziere ihre Waffen nehmen und die unbewaffneten Männer erschießen. Mit jedem Schuss würde ihr Anteil an der Beute steigen. Es dauerte nicht lange, und aus der unruhigen Mannschaft war eine aufgebrachte Mannschaft geworden. Sie beschwerten sich immer lauter und offener bei den Offizieren, und eines Nachts kam es letztendlich zur Meuterei. Die Männer hatten die Waffenkammer aufgebrochen und als die Offiziere den bewaffneten Seeleuten begegneten, wurde zum ersten Mal geschossen. Die Schusswechsel an Deck dauerten eine ganze Weile und schließlich mussten die Offiziere sich in ihren Kabinen ganz hinten im Schiff verschanzen. Sie hatten die Verzweiflung der Mannschaft unterschätzt und gegen 800 wütende Seeleute hatten die wenigen Offiziere einfach keine Chance. Sie waren in einer ausweglosen Situation, zumindest wenn sie nicht mit der Mannschaft teilen wollten. Und sie wollten nicht teilen. Auf gar keinen Fall würden sie mit diesen Meuterern teilen. Meuterei war auch dann verboten, wenn die Offiziere alles getan hatten, um die Mannschaft zur Meuterei zu treiben. Die Offiziere machten einen neuen Plan, um die Männer loszuwerden. Einer von ihnen schlich sich unter Deck in die Kabine des Schiffsarztes und besorgte etwas Gift. Dann vergiftete er alle Wasserfässer, an die er ungesehen herankommen konnte. 50 Seeleute starben, während die Offiziere, verbarrikadiert in ihren Kabinen, Wein und Rum tranken. Aber am Abend begann es zu regnen und so konnten die Seeleute ihre Wasserfässer mit frischem Wasser füllen. Die Offiziere, besoffen vom Rum, Wein und Macht, hatten eine Idee. Sie würden einfach Feuer legen. Die Mannschaft würde das Feuer zwar wieder löschen, aber sie würden dabei viele Männer verlieren. Dann würden die Offiziere einfach so lange immer wieder Feuer legen, bis nur noch ein paar Seeleute übrig wären. Diese könnten die Offiziere dann leicht überwältigen. Der erste Offizier erklärte sich bereit, als erster unter Deck zu schleichen. Er ging zur Kombüse und zerbrach eine Öllampe. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Als der erste Offizier wieder in der Kabine eintraf, hatte das Feuer bereits die Pulverkammer erreicht. In einem letzten klaren Moment sagte der Kapitän: "Gute Güte, das habe ich nicht bedacht. Wir sitzen ja alle in einem Boot." Im nächsten Moment explodierte die Pulverkammer. Niemand hörte jemals wieder etwas von dem Schiff und seiner Mannschaft oder den Schätzen, die es geladen hatte.